Mal wieder, Freunde, die Lieder klingen aus und mancher geht belustigt, mancher nachdenklich nach Haus. Egal wie's dir gefallen hat, nimm nur das eine mit, Gott geht dir nach, er möchte sich dir zeigen, Schritt für Schritt. Gott geht dir nach, er möchte sich dir zeigen, Schritt für Schritt. Das war's mal wieder, Freunde, Kritik oder Applaus, die Frage Gottes bleibt, schieb deine Antwort nicht hinaus. Das Leben ist zu wertvoll, als dass man es verpasst, jetzt überleg dir gut, ob du ein Ziel im Leben hast. Jetzt überleg dir gut, ob du ein Ziel im Leben hast. Wieder, Freunde, und hoffentlich ist klar, dass Jesus echt erfahrbar ist und nicht nur unser Liedtext war. Das Angebot besteht, Gott hat gesagt, er lädt uns ein. Das Ende dieses Liedes kann der Anfang für dich sein. Das Ende dieses Liedes kann der Anfang für dich sein. Das Ende dieses Liedes kann der Anfang für dich sein.